There is a very strong presence of the Islamic factor. Nachdem Gaddafi 1969 den damaligen libyschen König gestürzt hatte, stellte es eine Art kultureller Selbstbefreiung dar, sich auf den Islam zu beziehen. Zu diesem Zeitpunkt war das Land innerlich zerrissen und verwestlicht und man war komplett von Amerika und Großbritannien abhängig. Die Basis für die Islamisierung wurde schon 1971 geschaffen. Durch eine damals initiierte und fortlaufende Anpassung der Rechtsprechung an den Islam. Die sozialistische Regierung unter Gaddafi schloss die Niederlassungen der wichtigsten Sufi-Bruderschaft des Landes und nahm sich gleich im Anschluss die islamischen Stiftungen vor. Die muslimischen Gelehrten dieser Stiftungen waren seit jeher autonom und fanden sich plötzlich unter staatlicher Kontrolle. Doch nicht nur bei diesen Geistlichen stieß das Vorgehen der sozialistischen Führung auf Widerstand. Auch andere Muslime konnten sich mit dem religiösen Kurs der Regierung nicht anfreunden. Einem als säkular gepriesenen Konstrukt, das sich auf den Islam berief und zugleich betonte, Religion dürfe kein Hindernis für revolutionäre Neuerungen darstellen. Die religiöse Revolution à la Gaddafi vertrat auch die These, dass die direkte Beziehung zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott so intim sei, dass eine Vermittlung durch Geistliche überflüssig sei. Da damit das Verhältnis der Gläubigen zu den Geistlichen grundsätzlich in Frage gestellt wurde, protestierten vor allem viele Imame, die in der Folge ins Gefängnis kamen. Zumindest theoretisch ist in Libyen bis heute das Volk an der Macht. Das Volk und der Bruderführer. Gaddafi wants to be known as Brother Gaddafi. Gaddafi lässt sich gern als Bruder Gaddafi anreden. Das klingt ein bisschen besser als Vater Gaddafi. Doch in jedem Fall bedeutet es, ich bin dein einziger Bruder. Und wenn ich eines Tages sterbe, bleibst du als Waise zurück. Nachdem der damalige Großmufti 1975 den Militärdienst für Frauen kritisiert hatte, verhängte die Regierung über alle Imame und Gelehrte ein Verbot politischer Einmischung. Nach und nach kristallisierten sich auch diverse andere Varianten des libysch-islamischen Sonderweges heraus. Auf Weisung der Führung ist das Land von der gewohnten islamischen Zeitrechnung abgerückt. Man beschloss für den Beginn der Jahreszählung nicht die Flucht des Propheten Mohammed aus seiner Heimatstadt Mekka zugrunde zu legen, sondern seinen Todestag. Damit hinkt das nordafrikanische Land dem Rest der islamischen Welt um eine Dekade hinterher. Dann gab Gaddafi bekannt, dass nur zwei religiöse Instanzen über jeden Zweifel erhaben seien. Der Koran und die Sunna, die zweitwichtigste Quelle der islamischen Rechtsprechung. Die Hadith dagegen, die Erzählungen aus dem Leben des Propheten Mohammed, stammten nicht direkt von Gott und seien deshalb fehlerhaft. Damit hat er sich nicht allein unter den libyschen Muslimen Feinde geschaffen. Aber Gaddafi ist Exzentriker genug, um all das an sich abprallen zu lassen. Als Erklärung für seine Ablehnung der Hadith hatte er stets nichts anderes parat als den Hinweis, die Probleme bei der Übertragung der Hadith seien doch hinlänglich bekannt. Und beim Koran gäbe es solche Kontroversen nicht. Durch die Zentralisierung quasi aller Bereiche des religiösen Lebens und durch solcherlei Sonderwege versucht die Regierung immer wieder, ihr ureigenes Islamverständnis zu zementieren. So sind zum Beispiel politische Parteien in Libyen verboten, ebenso alle anderen Vereinigungen, die vom Regierungskurs abweichen. Die religiös motivierte Opposition ist eine überschaubare Gruppe, deren Mitglieder Gefahr laufen, als terroristisch gebrandmarkt zu werden. Allerdings wird die Unterdrückung nicht mehr so vehement vollzogen wie noch vor 20 Jahren, als der libysche Geheimdienst Oppositionelle im In- und Ausland aufspürte und sie alsbald verschwinden ließ. Hoffnungsträger für Reformen ist Gaddafis zweitältester Sohn Saif al-Islam Gaddafi. Erst vor kurzem kehrte der 36-Jährige von einer längeren Europareise nach Libyen zurück. Im Anschluss daran hielt er eine vielbeachtete Rede, die im libyschen Fernsehen übertragen wurde. Die Notwendigkeit von Reformen, hob Saif al-Islam Gaddafi hervor, könne nicht mehr geleugnet werden. Mithilfe eines Gesetzespaketes müsse unter anderem ein unabhängiges oberstes Gericht und die Basis für eine Zivilgesellschaft geschaffen werden. Alles in allem aber betont auch Gaddafis Sohn, dass bei aller Notwendigkeit von Reformen im Zuge ihrer Umsetzung die vier roten Linien eingehalten werden müssten: Sicherheit und Stabilität, die territoriale Integrität, Scharia und Koran und die Führung des Bruders Muammar al-Gaddafis.